Kundgabe 5515. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.10.1952. Reinigung des Herzens als Tempel Gottes. Ich will in euch wohnen. Darum soll euer Herz auch so beschaffen sein, dass ich mich darin aufhalten kann. Und ich kann nur weilen, wo alles Ungöttliche entfernt wurde zuvor. Ich kann nur sein in einem Tempel der Liebe, in einem Gefäß, das würdig ist, mich selbst darin zu bergen. Und es erfordert sehr viel Arbeit an sich selbst, das Herz so zu gestalten, dass ich darin weilen kann. Denn so ein Unrat hinausgeschafft wird, breitet sich schon wieder solcher aus, und die Arbeit muss unermüdlich geleistet werden, bis das Herz geschmücket ist mit den Tugenden, die mich nun darin Aufenthalt nehmen lassen. Ich bin voller Liebe und Geduld, also müsset auch ihr es sein. Ich bin sanftmütig und über alle Maßen friedfertig. Und so auch müsset ihr euch bemühen, mir gleich zu werden. Ich bin voller Nachsicht und Verständnis für alle Schwächen und fordere von euch das Gleiche, wenn auch ihr nicht den Grad erreichen werdet, der euch auf Erden noch zu einem göttlichen Wesen gestaltet. Ich vergebe denen, die mich beleidigt haben, und vergelte es ihnen mit Gnadengeschenken aller Art. Und so auch sollet ihr keinem Mitmenschen ein Unrecht nachtragen. Ihr sollet mit Gleichmut und Freundlichkeit denen begegnen, die euch kränkten. Und ihr sollet ihnen Liebe geben und also auch ihre Liebe zu gewinnen suchen. Ihr sollet euch stets ein Beispiel nehmen an meinem Wandel auf Erden, da ich als Mensch mit den gleichen Widerständen zu kämpfen hatte und doch Sieger blieb, weil mir die Liebe Kraft gab, die auch ihr jederzeit beziehen könntet, wenn ihr nur viel Liebe gebet. Ein so geläutertes Herz wird bald inne werden, wen es in sich birgt, denn die Liebe ziert mich gar mächtig an. Die Liebe schmücket das Herz aus, und nichts kann daneben bestehen bleiben, was meine Gegenwart verhindern könnte. Und ihr sollet nicht richten, ihr sollet das mir überlassen, und ich richte wahrlich gerecht, aber doch anders als ihr, weil ich auch das mir noch fernstehende liebe und einmal gewinnen will. Versuchet es, nach meinem Vorbild auf Erden zu leben. Und der Versuch wird euch gelohnt werden. Denn wer ernstlich will, dem geht auch meine Kraft zu im Vollmaß, um seinen Willen auch ausführen zu können. Wer ernstlich strebt nach innerer Vollendung, der wird sie erreichen. Denn er wird mich als seinen Helfer bald in sich spüren, und mit mir zusammen wird ihm alles leicht werden. Auch das Erreichen eines Reifegrades, der euer aller Streben und Ziel sein soll. Euer Herz wird mir eine Wohnstätte werden und bleiben, und ich werde selbst euch gegenwärtig sein bis in alle Ewigkeit. Amen.